Norbert, leg mal Johnny Cash einfach hoch. Die probieren. Erwartung nicht zu hoch schrauben und einfach mal ausprobieren. Genau. Ich glaube, den nennt man den Vorspiel. Er ist auch sehr beschwingt. Das ist erstmal schon mal heiter im Bett. Genau. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Da kann man schön ein bisschen mit dem Kopf wackeln zu. Und mit die Hüften auch. I fell into a ring of fire. Jetzt alle! I fell into a burning ring of fire. Das ist einfach into down, down, down, down. And the flames went higher. Da kann man dann auch schön die Arme lustig hochnehmen. The ring of fire. The ring of fire. Okay, dann spiele ich das Lied und was mache ich dann? Ausziehen ist schon erstmal gut. Genau. Weißt du, richtig nackig oder was? Ja, aber langsam vor allem. Du musst mir nicht sagen, ich bin sowieso nicht der Schnellste. Sind aber euch auch lieber im Spiel oder jetzt hat's bloß um Sex? Na, das kann ich gar nicht so wissen. Sollte man sich aber Gedanken vorher machen. Oh, ist so eine. I fell into a burning ring of fire. Nee. I went down, down, down, and the flames were higher. And it burns, burns, burns. Was sich heute passiert, ist unsagbar, oder? Weiß eben, wie ich so drauf bin. Ist ein super Song. Ich finde, sagen wir mal, für die ersten 10,5 Minuten finde ich es eigentlich einen coolen Einstieg. Das Praktische ist, der Song geht auch gar nicht länger. Vorspiele dauern also 2,5 Minuten, wenn ich das richtig verstanden habe. So sieht's aus, würde ich an der Stelle mal sagen. Was ihr keinen Begriff, was so den Frauen vorgeht. Genau. Oh, but the fire went wild. Siehst du, Feuer wird wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. Das sieht lustig aus, wenn man da nackig in der Badezimmer-Ecke steht und die Arme so hochflammmäßig hochzuppelt. Ich glaube, Hauptsache Badezimmer ist da. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down.